schnell ist keiner irgendwo. Speedy Bee, Speedy Bo, von Nogales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Wird nicht seines Lebens froh. Speedy Bee, Speedy Bo, zu guter Letzt siegt sowieso die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeballschnabel bis zum Po, Speedy Bee, Speedy Bo, verschafft ihm Ärgernis en gros die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo, immer wieder frech und froh. Speedy Bee, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko.